Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem wir zu Beginn des Jahres das Hörspiel wiederholten, mit dem der Deutschlandfunk vor 40 Jahren diesen Krimitermin in der Nacht von Freitag auf Samstag einführte, greifen wir heute noch einmal ins Archiv. Die erste Produktion, die 1971 die bis heute ungebrochene Tradition des Mitternachtskrimis begründete, stammt von einem der damals meistgespielten deutschen Autoren der Verbrechensliteratur, Arnold E. Ott. In den Hauptrollen dieser Monoaufnahme hören Sie Jürgen Goslar, Anton Reimer und Ursula Noack. Besuch ohne Anmeldung. Ein Kriminalhörspiel von Arnold E. Ott. Stehen. Hallo, sprechen Sie. Hier ist Dr. Jagdberg, Herbert Jagdberg. Ja? Ich bin hier im Hause von Otto Bahr, die Villa am See. Ja, und? Was wollen Sie? Hören Sie, ich habe Herrn Bahr soeben erschossen, aufgefunden. Was? Er kann noch nicht lange tot sein. Erschossen? Ja, wenn es Mord ist, kann der Mörder noch nicht weit sein. Bleiben Sie dort im Haus, rühren Sie nichts an, wir sind in 10 Minuten da. Gut, danke schön. Warum hast du das getan? Das ist das Einzige, was ich tun konnte. Du solltest dich hinsetzen. Ja. Sie werden in ein paar Minuten da sein. Herr Feuer. Bitte. Danke. Ich begreife das nicht. Willst du hier warten? Selbstverständlich. Warum denn nicht? Ich dachte, du würdest... Das musst du doch verstehen. Was wolltest du überhaupt bei Bahr? So viel ich weiß, warst du noch nie hier. Herbert, bitte sag mir die Wahrheit. Betty! Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass... Was ist denn glauben? Ich komme hier ins Haus, die Tür ist offen, Bahr liegt erschossen im Wohnzimmer und du stehst daneben mit einer Pistole in der Hand. Ich frage dich... Nimm doch Vernunft an. Ich will dir mal etwas sagen, Betty. Was wolltest du hier? Was ich hier wollte? Die Frage kann ich dir zurückgeben. Was wolltest denn du bei Otto Bahr? Das ist doch jetzt belanglos. Ah. Um mich geht's doch jetzt nicht. Gleich wird die Polizei hier sein. Mein Gott, was soll ich denn bloß sagen? Was soll bloß daraus werden? Es ist entsetzlich. Wenn du doch einen Augenblick mich anhören wolltest. Ja, Otto Bahr ist tot. Aber ich habe ihn so gefunden, verstehst du? Ich habe nichts damit zu tun. Was soll ich dir denn da noch viel erklären? Genügt dir das nicht? Jetzt kommen Sie. Endlich. Ich verstehe wirklich nicht. Du bringst dich und mich in eine Lage... Ich weiß, was ich tue. Hoffentlich. Dr. Jagdberg? Ja, das bin ich. Inspektor Gärtner, Sie sind Arzt? Ja, ich arbeite hier in Grüntal in der Klinik. Und wer sind Sie bitte? Das ist meine Frau, Inspektor. Ja, ich muss Sie beide bitten, im Flur zu warten. Ich möchte mir das hier erstmal ansehen. Herr Keller, Sie schauen sich inzwischen draußen mal um, ja? Zentrale ist hier. Bei mir ist ein Mann, der Sie sprechen möchte. Ja, später. Ich bin im Moment nicht zu sprechen. Ja, in Ordnung, Herr Inspektor. Gnädige Frau, wie Sie mir gestern gesagt haben, da haben Sie ungefähr um 19.20 Uhr Ihre Wohnung verlassen. Wohin gingen Sie? Zu meiner Schneiderin, Herr Inspektor. Kurz nach 7:30 war ich da. Es dauerte nicht lange. Vielleicht eine halbe Stunde. Mhm, weiter? Ging zum nächsten Taxistand gleich um die Ecke und nahm mir ein Taxi und fuhr zu Herrn Bahr. Wissen Sie genau, wann Sie dort ankamen? Ja, es wird so kurz vor 8:30 gewesen sein. Jedenfalls nicht später als 8:30. Frau Jackberg, bitte schildern Sie mir so genau wie möglich, was sich dann abspielte. Ja, ich will's versuchen. Ich ging ins Haus. Die Haustür war offen. Die Wohnzimmertüre war nur angelehnt. Ich öffnete sie und dann... Ja, bitte. Was war dann? Dann sah ich meinen Mann. Der stand neben dem Tisch. Er hatte eine Pistole in der Hand. Vor ihm lag Otto Bahr am Boden. Es war mir sofort klar, dass er tot war. Sie sagen, Ihr Mann hatte eine Pistole in der Hand. Was tat er damit? Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ich glaube, er sah die Pistole an. Es war entsetzlich. Ha. Was sagte Ihr Mann zu Ihnen? Mein Gott, was sagte er? Ich konnte es einfach nicht glauben. Der Tod, mein Mann, die Pistole. Er war überrascht, als er mich sah. Ich weiß nur, dass ich ihn bat, wegzugehen, aber er wollte nicht. Sie baten ihn, wegzugehen? Ja, ich wusste gar nicht. Wissen Sie, der Anblick war... Er sagte, er hätte mit der Sache nichts zu tun. Er rief die Polizei an? Ja, ich wollte es gar nicht, aber er kümmerte sich nicht darum. Er ging zum Telefon und rief an. Warum wollten Sie nicht, dass er die Polizei anrief? Ja, das war einfach zu viel für mich. Es war mir zumute, als ob ich... Na gut, wie soll ich das erklären? Ja, schon gut. Lassen wir das. Wann sahen Sie Ihren Mann zuletzt, bevor Sie ihn bei Bahr trafen? Er war zu Hause, als ich wegging. Also etwa um 19.20 Uhr? Ja, er musste um 20.30 Uhr in der Klinik sein. Er hatte Nachtdienst. Und wussten Sie, dass er noch zu Bahr wollte? Nein, davon hat er mir nichts gesagt. Davon wussten Sie nichts? Ich hatte keine Ahnung, aber vielleicht hat er vergessen, mir es zu sagen. Mhm, möglich. Kannte er Otto Bahr näher? Nein. Und Sie? Warum fuhren Sie eigentlich zu Herrn Bahr? Warum ich zu Otto... Warum ich zu Herrn Bahr fuhr? Ich wollte ihn besuchen, ohne besonderen Grund. Ich hatte nachmittags mit ihm telefoniert. Sie kannten ihn also näher? Ich habe Herrn Bahr kennengelernt, als ich vor ungefähr 2 Monaten in der Schweiz war. Ich interessiere mich für Literatur und Otto Bahr verstand sehr viel von diesen Dingen. Waren Sie oft mit ihm zusammen? Ich meine, als Sie wieder hier in Grüntal waren? Oh, vielleicht 5-mal, ich weiß nicht so genau. Wusste das Ihr Mann? Mein Mann? Nein. Ich glaube nicht. Sie haben ihm nichts davon gesagt? Nein. Ach, er wusste also auch nicht, dass Sie gestern Abend zu Herrn Bahr wollten? Nein. Herr Inspektor, ich... Warum sagten Sie ihm das nicht? Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das klar machen soll. Mein Mann ist denn... Ich wollte ihm keine unnötigen Sorgen machen. Mhm. Hatte Herr Bahr für Sie als Frau... etwas übrig. Bei Ihrem Verhalten ist der Gedanke immerhin möglich, nicht wahr? Er gab mir keinen Grund, so etwas anzunehmen. Na schön. Noch eine Frage. Besaß Ihr Mann eine Pistole? Davon weiß ich nichts. Ich glaube nicht. So. Ja, das wäre dann alles. Im Augenblick habe ich keine weiteren Fragen an Sie. Warten Sie bitte noch nebenan. Ich sage Ihnen dann Bescheid, ob ich Sie noch brauche. Dankeschön. Gärtner hier. Lassen Sie Dr. Jackberg in mein Zimmer kommen. Herr Inspektor, hier wartet immer noch jemand, der Sie sprechen möchte. Ja, das geht jetzt nicht. Soll morgen wieder kommen. Er sagt, es ist dringend. Ah, wer ist es denn? Ein Herr Bahr, Inspektor Franz Bahr. Bahr? Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Soll sofort zu mir kommen. Und warten Sie noch mit Dr. Jackberg. Jawohl, in Ordnung, Inspektor. Gut. Herr Franz Bahr? Ja? Bitte nehmen Sie Platz. Ich nehme an, Sie sind mit Otto Bahr verwandt. Ja, ich bin sein Sohn. Sein Sohn? Ja, Herr Inspektor. Aber ich habe meinen Vater seit meinem 14. Lebensjahr kaum noch gesehen. Meine Eltern trennten sich damals. Mein Vater zog danach erst hierher. Ich blieb bei meiner Mutter. Sie wissen natürlich schon... Ja, ich habe es schon erfahren. Man ließ mich nicht in das Haus, deshalb komme ich zu Ihnen. Tut mir leid für Sie, Herr Bahr. Danke. Bitte sagen Sie mir doch, war es Selbstmord? Ich kann Ihnen leider noch gar nichts sagen. Glauben Sie denn, dass Ihr Vater einen Grund zum Selbstmord hatte? Er war recht wohlhabend, nicht wahr? Soviel ich weiß, besaß er allerhand Aktien, einige Grundstücke. Finanziell ging es ihm wahrscheinlich gut. Und sonst? Ja, wie gesagt, ich hatte kaum Verbindung zu meinem Vater. Er war wohl sehr einsam in den letzten Jahren. Aber ich glaube, er legte niemals viel Wert auf Menschen. Also kein vernünftiger Grund? Ich wüsste nicht. Es könnte höchstens... Aber das kann ich mir nicht denken. Was meinen Sie? In seinem letzten Brief an mich war so eine merkwürdige Andeutung. Er schrieb, er hätte Ärger mit einem früheren Mitarbeiter. Es hing mit Geldforderungen zusammen. Offen gesagt, ich hatte fast die Vermutung, dass es sich um eine Erpressung handelte. Haben Sie den Brief, ne? Ich konnte ja nicht ahnen. Ich habe den Brief vernichtet. Er enthielt unter anderem sehr persönliche Dinge. Ich wollte verhindern, dass meine Mutter den Brief in die Hände bekam. Wann war das? Ungefähr vor 6 Wochen. Und wie heißt der Mitarbeiter, von dem Ihr Vater schrieb? Wenn ich das wüsste. Mein Vater nannte keinen Namen. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ja, vielleicht findet sich noch Korrespondenz. Was ich Sie noch fragen wollte, wie stand Ihr Vater in letzter Zeit zu Ihrer Mutter? Leider ziemlich schlecht. Warum? Muss ich darüber sprechen? Nicht unbedingt. Wann sind Sie hier in Grüntal angekommen, Herr Bahr? Heute, mit dem Schnellzug um 7.15 Uhr. Ich wollte meinen Vater endlich mal wiedersehen. Tja, und jetzt? Eine böse Überraschung. Kann ich irgendwas für Sie tun? Ist es möglich, dass ich noch einmal in das Haus meines Vaters darf? Natürlich, Herr Bahr. Sie müssen sich allerdings noch etwas gedulden. Morgen möchte ich mir das Haus noch einmal ganz genau ansehen. Vor allem die vorhandenen Papiere, Briefschaften und so weiter. Ich möchte nicht, dass vorher etwas verändert wird. Das werden Sie verstehen. Ja, aber Sie könnten sich ganz auf mich verlassen. Ich möchte einfach nur... Das ist doch das Haus meines Vaters. Ich werde Sie sofort verständigen, wenn ich das Haus freigegeben habe. Ja, ich werde ein paar Tage bleiben. Sie erreichen mich in der Pension Parker. Gut, ich werde Sie dann anrufen. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Danke, sehr freundlich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Inspektor. Ja, Gärtner hier. Schicken Sie mir jetzt Dr. Jagdberg. Aber vorher sagen Sie Keller Bescheid. Er soll sofort zu mir kommen. Ich hätte ihn gern dabei, wenn ich Jagdberg vernehme. Jawohl, Inspektor. Was wir bis jetzt wissen, genügt nicht, Keller. Ja. Wir müssen herausbekommen, wo diese Pistole gekauft worden ist und wer sie gekauft hat. Ich habe Fernschreiben an alle Polizeidienststellen losgelassen. Auf jeden Fall ist die Pistole nicht in Grüntal gekauft worden. Naja, Dr. Jagdberg müsste ja den Verstand verloren haben. Ja, nicht so voreilig. Ich wüsste doch gerne Näheres über die Frau von Otto Bahr. Erkundigen Sie sich doch nachher mal. Sie wohnt in der Schweiz, in Chur. Herein. Guten Tag. Guten Tag, Herr Doktor. Bitte nehmen Sie Platz. Danke vielmals. Danke. Herrn Keller kennen Sie ja schon. Ja. So. Sie sagten mir gestern Abend, Sie hätten Otto Bahr tot aufgefunden. Wollen Sie dabei bleiben? Das ist die Wahrheit. Dachten Sie an Selbstmord? Zuerst ja. Ich sah nämlich die Pistole auf dem Tisch liegen. Dann fiel mir aber auf, dass der Tote einige Schritte von dem Tisch entfernt lag. Die Verletzung sah so aus, als ob der Schuss sofort tödlich gewesen wäre. Was war eigentlich der Anlass, dass Sie Herrn Bahr aufsuchten? Es ist mir nicht angenehm, darüber zu reden. Aber... Also weshalb? Ich wollte wissen, ob meine Frau bei ihm war. Sie glaubten also, dass Ihre Frau... Ich wollte mir Klarheit verschaffen. Weiter nichts. Eifersucht? Nein, nein, das ist nicht der richtige Ausdruck. Ich würde sagen, Unruhe. Ich wusste ja nicht, ob meine Befürchtung berechtigt war. Und was haben Sie festgestellt? Nichts. Das heißt, zuerst nichts. Als ich kam, war Otto Bahr tot. Sonst war niemand da. Dann kam meine Frau. Bevor ich zu Bahr fuhr, sprach ich noch telefonisch mit Dr. Weiß über die Sache. Dr. Weiß, wer ist das? Eduard Weiß ist ein Kollege aus der Klinik und ein alter Freund von mir. Mhm. Mit ihm konnte ich darüber sprechen. Ja, und was haben Sie mit ihm besprochen? Nach dem Abendessen sagte mir meine Frau, sie hätte sich mit Frau Graumann für ein Konzert verabredet. Vorher wollte sie noch zu ihrer Schneiderin. Sie zog sich um und verließ das Haus. Ich rief dann gleich Dr. Weiß an. Hier, Weiß. Ach, guten Abend, Ed. Hallo, Herbert. Bist du's? Ja, ich habe da eine etwas ausgefallene Bitte. Du kennst doch Frau Graumann, ja? Frau Graumann? Ja, ich war mit ihrem verstorbenen Mann befreundet. Ja, hör mal zu, es interessiert mich, ob Frau Graumann heute Abend zu Hause bleibt oder nicht. Ich verstehe. Das heißt, eigentlich verstehe ich nicht. Tu mir den Gefallen und verzichte auf eine Erklärung. Vielleicht könntest du Frau Graumann unter irgendeinem Vorwand anrufen, ja? Ja, das müsste möglich sein. Warte mal, was kann man denn... Ja, sie hat mich neulich um ein paar Bücher gebeten. Ich könnte sie fragen, ob ich ihr die heute Abend vorbeibringen kann. Was meinst du? Ja, das wäre sehr gut, ja. Schön, also bis gleich. Ich rufe dich sofort wieder an. Danke schön, danke. Endlich. Ed, bist du's? Die Frage ist geklärt, Herbert. Frau Graumann ist zu Hause und bleibt doch den ganzen Abend zu Hause. Sie hat ihre Schwester aus Frankfurt zu Besuch. Also wirklich? Ja, vielen Dank, Ed, vielen Dank. Du, hör mal, alter Freund, was ist eigentlich mit dir los? Ach, schon gut, es ist meine Sache. Nun komm, du mach keine Geschichten, da stimmt doch was nicht. Vielleicht hast du recht, es handelt sich um Betty. Sie geht seit einiger Zeit ihre eigenen Wege. Vielleicht habe ich zu wenig Zeit für sie. Ich fürchte, sie hat sich da in irgendwas verrannt. Verrannt? Glaubst du etwas? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Und ich bringe es auch nicht fertig, mit Betty darüber zu reden. Heute Abend ist sie angeblich mit Frau Graumann in einem Konzert. Mit Frau Graumann? Das ist allerdings merkwürdig. Eben. Sag mal, meinst du, etwas kommt ein Mann in Frage? Tja, wenn ich das wüsste. Du hast einen Verdacht? Vielleicht. Du weißt doch, dass Betty ungefähr vor 2 Monaten in der Schweiz in einem Sanatorium war. Ja. Und dort hat sie einen Mann kennengelernt, der seit ein paar Jahren hier in Grüntal wohnt. Er heißt Otto Bahr. Bahr. Ja. Ist das nicht der, dem die hübsche kleine Villa draußen am See gehört? Ja, das ist er, ja. Ach, ja. Der soll Millionär sein. Betty ist mit ihm zusammen aus der Schweiz zurückgekommen, aber vielleicht ergab sich das ganz zufällig. Das ist eine dumme Geschichte. Du musst versuchen, Licht in die Sache zu bringen. Am besten gehst du noch heute Abend zu diesem Bar, oder? Ja, ich kann nicht. Ich muss in die Klinik. Ich habe Nachtdienst. Nun hör mal zu, deinen Nachtdienst übernehme ich. Das ist also erledigt. Und du machst noch heute Abend einen Besuch bei Bar. Einen Besuch ohne Anmeldung. Du verstehst, was ich meine. Daraufhin fuhr ich dann zu Otto Bahr, Herr Inspektor. Ja, Ihre Frau behauptet, dass diese Bekanntschaft mit Otto Bahr ganz harmlos gewesen ist. Ich kann dazu nichts sagen. Ihre Frau wartet nebenan. Vielleicht sollten wir sie hereinrufen? Mir wäre es lieber, wenn sich das vermeiden ließe. Warum denn? Das hat persönliche Gründe. Tja, darauf kann ich leider keine Rücksicht nehmen. Keller? Ja, Inspektor. Holen Sie bitte Frau Jagdberg herein. Frau Jagdberg, kommen Sie bitte. Ja. Danke. Nehmen Sie doch bitte Platz, gnädige Frau. Dankeschön. Ich frage Sie noch einmal, welche Beziehungen hatten Sie zu Herrn Bahr? Beziehungen? Ich möchte jetzt wirklich wissen, worauf Sie eigentlich hinaus wollen, Herr Inspektor. Bitte, ich kann mich deutlicher ausdrücken. Gab es Zärtlichkeiten? Nicht in dem Sinn. Was soll das heißen? Ich möchte ganz genau wissen, ob Sie mit Herrn Bahr... Nein, ich halte das nicht länger aus. Bitte... Kann ich die Aussage verweigern? Halten Sie das für richtig? Herbert, Hilf mir doch. Ich kann dir nicht helfen. Ich habe genug mit mir selbst zu tun. Siehst du das nicht? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn Sie nicht aussagen wollen, zwingen kann ich Sie nicht. Dann verweigere ich die Aussage. Gut, wie Sie meinen. Tja, Sie können gehen. Vielen Dank. Danke. Dann bringen Sie raus. Dankeschön. Herr Doktor. Ja. Wann fuhren Sie gestern Abend von zu Hause weg? Und wann waren Sie bei Otto Bahr? Ich bin ungefähr 10 Minuten nach 8 losgefahren. Dann habe ich nicht mehr nach der Uhr gesehen. Ich weiß nicht genau... Und weiter? Ich stellte meinen Wagen kurz vor der Villa ab und ging dann zu Fuß bis zum Haus. Ich läutete 3-mal. Nichts rührte sich. Aber ein Fenster war hell erleuchtet. Ich vermutete, dass Otto Bahr sich vielleicht gestört fühlte. Ja, ich verstehe. Dann versuchte ich, die Haustür zu öffnen. Sie war nicht verschlossen. Auf dem Flur war es dunkel. Ich klopfte an der ersten Türe rechts, in dem Zimmer, in dem Licht war. Ich hörte aber nichts. Ich öffnete die Tür, ging in das Zimmer und sah Herrn Bahr auf dem Boden liegen. Er blutete. Gleich darauf sah ich die Pistole. Sie lag auf dem Tisch. Ja, und dann nahm ich die Pistole in die Hand. Moment. Warum taten Sie das? Tja, warum? Es gibt Dinge, die hinterher schwer zu erklären sind. Ich gebe zu, ich hatte keinen vernünftigen Grund dafür, aber versetzen Sie sich in meine Lage. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Es war mehr eine mechanische Reaktion, dass ich die Pistole vom Tisch nahm und sie mir ansah. Es wäre besser gewesen, ich hätte sie nicht angefasst. Ja, da haben Sie recht. Haben Sie noch irgendetwas Verdächtiges bemerkt, Geräusche oder sonst irgendwas? Nein, es war trüb, fast dunkel, es regnete und außerdem war Gewitter. Das Einzige, was mir auffiel, war, dass im Wohnzimmer ein kleines Seitenfenster offen stand, aber das haben Sie ja selbst gesehen. Mhm. Haben Sie noch eine Frage, Keller? Ja, wer hat das Fenster aufgemacht? Sie? Ich? Nein, wieso? Weil der Polizeiarzt festgestellt hat, dass Herr Bahr ziemlich genau um 20.20 Uhr gestorben ist. Der Schuss war sofort tödlich. Ja. Das Seitenfenster ist zwar recht schmal, aber ein halbwegs gewandter Mann kommt ohne Schwierigkeiten durch. Jedenfalls, wenn das Fenster nicht offen gewesen wäre, dann hätte der Täter sich in Luft verwandeln müssen. Vorausgesetzt, dass Sie nicht der Täter waren. Bitte, Herr Inspektor, haben Sie die Pistole auf Fingerabdrücke untersuchen lassen? Und das kleine Fenster, den Riegel? Am Fenster war überhaupt nichts Brauchbares und an der Pistole, tja... Da fanden wir nur Ihre Fingerabdrücke. Ja, da muss der Täter Handschuhe getragen haben. Ja, ich bin noch nicht fertig, Herr Doktor. Falls Sie diese Pistole gekauft haben... Ich habe nie eine Pistole besessen. Ja, ich sage ja auch nur falls. Dann wäre der Fall doch wohl auch nach Ihrer Ansicht klar. Ist es schon so weit, dass man mir nichts mehr glaubt? Ich habe es nicht getan, ich bin kein Mörder. Aber ich habe darüber nachgedacht. Oder ist das vielleicht auch schon verdächtig? Nun beruhigen Sie sich doch. Worüber haben Sie nachgedacht? Niemand tötet einen Menschen, ohne ein Motiv dafür zu haben. Oder er müsste geisteskrank sein. Ich weiß nicht, ob Otto Bahr Feinde hatte, aber er war reich. Es gab wahrscheinlich etwas zu holen bei ihm. Vielleicht liegt da das Motiv. Vielleicht hat der Mörder nur aus dem Grund nichts mitnehmen können, weil ich ihn sofort nach dem Mord überrascht habe. Als ich läutete, dachte er nur noch an Flucht und vergaß vor Schreck sogar die Pistole. Er kletterte durch das kleine Seitenfenster, wo ich ihn vom Hauseingang aus nicht sehen konnte und... verschwand in der Dunkelheit. So muss es gewesen sein, Inspektor. Genau so. Was hat die Polizei getan, um diesen Mörder zu finden? Glaubt sie etwa, sie hat den Mörder schon, nämlich mich, und braucht mich nur noch lange genug zu vernehmen, bis ich endlich ein Geständnis ablege? Wenn sie so weitermachen, dann wird der Mörder vielleicht sogar noch wiederkommen und in Bahrs Haus seelenruhig alles das einpacken, was er haben will. Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Das Haus wird selbstverständlich bewacht. Tun Sie etwas, Herr Inspektor, tun Sie mehr! Noch eine andere Frage, Herr Doktor. Bitte. Die Sie als Arzt sicher beantworten können. Nehmen Sie an, ein Rauschgiftsüchtiger benutzt Morphiumampullen. Wie nimmt er das Morphium? Er macht sich Spritzen. Genau, bitte. Ich weiß wirklich nicht, aber wie Sie wollen. Wenn er nicht gerade Linkshänder ist... nimmt er die Spritze in die rechte Hand und injiziert in den linken Oberarm. Sie hatten Schwierigkeiten mit der Gesundheitsbehörde, nicht wahr? Sie haben neben Ihrer Arbeit in der Klinik eine kleine Privatpraxis. Und in dieser Privatpraxis besitzen Sie immer einen gewissen Bestand von Medikamenten. Ja. Darunter waren auch Morphiumpräparate, über die nach bestimmten Vorschriften genau Buch geführt werden musste. Ja, das stimmt, aber was hat denn ich das mit der ganzen... Ich hörte, dass die Gesundheitsbehörde diese Buchführung bei Ihnen wiederholt beanstandet hat. Ja. Weil Morphiumampullen fehlten. Stimmt es, dass man Ihnen vor ein paar Wochen verboten hat, überhaupt noch solche Präparate in Besitz zu haben? Ja, das stimmt, aber jetzt sagen Sie mir doch bloß, Moment. Was das alles mit... Sind Sie Rechtshänder? Ja, aber... Darf ich Ihren linken Oberarm sehen? Ja, natürlich. Bitte. Genügt Ihnen das? Danke, ja. Ich weiß nicht, wo das Morphium hingekommen ist. Es ist mir ein Rätsel. Mhm. Hatten Sie in Ihrer Privatpraxis Hilfskräfte? Ja, Schwester Else. Seit 2 Jahren ungefähr. Ja. Das ist dann alles. Sie können gehen. Danke, Inspektor. Zigarette, Kenner? Ja, gern. Haben Sie schon mal gehört, dass ein Täter an den Tatort zurückkommt? Soll das bedeuten, dass Sie die Geschichte von Dr. Jagdberg glauben? Mm-mm. Das nicht unbedingt, aber die Geschichte ist gut. Nehmen Sie mal zum Beispiel an, er erzählt das den Geschworenen. Ja, kommt ganz auf die Geschworenen an. Wie dem auch sei, Kenner. Einerseits und andererseits. Sorgen Sie dafür, dass die Bewachung von Bars Haus in den nächsten beiden Nächten eingestellt wird. Ja. Von 22 bis 7 Uhr werden wir beide uns da einquartieren. Wir beide? Ja, ja, und zwar unauffällig. Aber jetzt besorgen Sie mir erstmal ein Ferngespräch mit der Polizeistation in Chur. Wir sehen uns später. Uhr. So ein Mist. Hey, was ist los, Keller? Glauben Sie mir, Chef, ich bin mit Leib und Seele Kriminalbeamter. Aber diese Warterei in diesem verdammten Haus hier, ach. Die Nacht ist bald vorbei. Meinen Sie, es kommt vielleicht noch jemand? Sie sind wohl müde, was? Also gegen ein anständiges Bett hätte ich nichts einzuwenden. Könnten wir nicht wenigstens eine Zigarette rauchen? Tja. Nehmen Sie an, Sie säßen in der Inspektorprüfung. Na? Wie lautet die Antwort? Naja, okay, Chef. Ja, klarer Fall. Ja. Ich will ja auch mal Inspektor werden. Denken Sie an das, was ich Ihnen gesagt habe. Wenn jemand kommt, keine Bewegung. Hier sieht er uns nicht. Licht wird er nicht machen, vielleicht mit einer Taschenlampe. Erst wenn ich was sage... Machen Sie sofort das Licht an. Und Vorsicht, bitte. Er könnte noch eine zweite Pistole haben. Ich fürchte, das ist alles theoretischer Unterricht. Warten wir ab. Inspektor, ruhig, Keller. Muss doch da sein. Sieh mal an. Kriminalpolizei. Halt! Stehen weg! Nehmen Sie die Hände hoch! Machen Sie Lichtkeller! Ja. Ah. So. Herr Bar Junior. So also sieht der Mörder Ihres Vaters aus. Was fällt Ihnen ein? Wie können Sie so etwas behaupten? Ich habe den Eindruck, Herr Bar, dass Sie in der Falle sitzen, Handschellen. Ja. Sie werden es bereuen, einen Ehrenmann so zu behandeln. Ich habe mich ein bisschen in Kur erkundigt. Wer erst vor 3 Wochen aus dem Zuchthaus entlassen worden ist, sollte mit dem Wort Ehrenmann vorsichtiger umgehen. Was halten Sie davon? Das gibt Ihnen auch lange kein Recht, mich hier in Fesseln zu legen. Nein, das ist auch nicht der Grund. Ich verlange, einem Richter vorgeführt zu werden. Keine Sorge, Sie kommen bestimmt vor den Richter. Keller, durchsuchen Sie ihn inzwischen. Ja. Herr Bar, ich frage Sie, was Sie hier wollen. Das geht Sie nichts an. Das sind private Angelegenheiten. Was wollen Sie nachts um 3 Uhr im Hause Ihres ermordeten Vaters? Ich sage überhaupt nichts mehr. Ich werde nur vor einem Richter aussagen. Inspektor, hier, diese Fahrkarte hat er in der Manteltasche. Eine Fahrkarte erster Klasse nach Frankfurt? Ah. Ja, sehen Sie mal her. Sie haben diese Fahrkarte vorgestern hier in Grüntal gekauft. Hier ist das Datum. Wann haben Sie mir gesagt, Sie wären erst gestern Morgen mit dem Schnellzug um 7.15 Uhr angekommen? Sie waren also schon hier, als Ihr Vater ermordet wurde. Also wieso denn? Vielleicht ist die Karte falsch gestempelt worden. Ach, war so ein Zufall, was? Sehen Sie sich das mal an, Chef. Ja? War in der anderen Manteltasche. Ein verschlossener Brief, Moment mal. Mein Testament? Ach, so ist das also. Ist das der Umschlag, den Sie aus dem Schreibtisch genommen haben? Na und? Sie wollten mich ja nicht in dieses Haus lassen. Hm. Am besten, wir sehen uns das Testament gleich mal an. Das dürfen Sie nicht. Sie dürfen das Testament nicht aufmachen. Na, lassen Sie das meine Sorge sein. Herr Bar, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass alles, was Sie jetzt sagen, vor Gericht gegen Sie verwendet werden kann. Sie waren vorgestern bei Ihrem Vater hier in diesem Haus. Sie haben Geld von ihm verlangt. Ihr Vater hat das abgelehnt. Abends sind Sie noch einmal wiedergekommen, aber Ihr Vater hat sich noch immer geweigert, Ihnen Geld zu geben. Und nicht nur das. Er hat Ihnen gesagt, dass er Sie enterbt hat. An diesem Abend ist Ihr Vater ermordet worden. Ich frage Sie, ob Sie ein Geständnis ablegen wollen. Was reden Sie denn da? Wenn Sie glauben, dass ich ein Geständnis ablege... Hören Sie auf! Keller? Nehmen Sie bitte diesen Absatz aus dem Testament vor. Meinen einzigen Sohn, Franz Bar, in Chur enterbe ich. Er hat versucht, mich zu erpressen. Er ist nicht mehr mein Sohn. Das genügt. Ja. Dieses Testament ist vorgestern geschrieben worden, Herr Bar. An dem Tage, an dem Ihr Vater abends um 20.20 Uhr ermordet wurde. Na nun? Gehen Sie mal ran, Keller. Augenblick. Ich weiß, wer da anruft. Sie? Meine Mutter. Sie wartet in der Pension Parker. Sie wollte anrufen, wenn ich in einer halben Stunde nicht zurück wäre. Ich gebe Ihnen eine Chance. Sagen Sie Ihrer Mutter, dass die Luft rein ist und dass sie herkommen soll. Hallo? Bist du's, Franz? Ja. Ja, wo bleibst du denn? Ich kann's nicht finden. Sonst ist alles in Ordnung. Komm bitte sofort hierher. Was, ich soll hinkommen? Ja, nimm dir ein Taxi. Na ja, gut, wie du meinst. Sie kommt. Na, dann werden wir ja sehen. Aber erstmal sind Sie dran. Bitte setzen wir uns doch. Sie haben also gehört, was in dem Testament steht. Sind Sie vorgestern Abend hier gewesen? Ich war nicht hier. Mhm. Aber Sie wussten von dem Testament, dass Ihr Vater es schrieb, nachdem Sie nachmittags bei ihm gewesen waren. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Sie haben behauptet, Sie wären erst am Tage nach dem Mord in Grüntal angekommen. Warum haben Sie mich belogen? Na schön, ich habe Sie belogen. Ich war schon vorgestern hier, ja. Aber ich hatte schließlich keine Lust, meine Lage mehr als nötig zu verschlechtern. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Ich habe auch zu meinem Vater gesagt, ich käme abends wieder. Stimmt. Aber ob Sie es glauben oder nicht, ich bin nicht wiedergekommen. Von dem Testament hat mir jemand anders erzählt. Ach, wer? Meine Mutter. Mhm. Wollen Sie damit behaupten, dass Ihre Mutter die Mörderin Ihres Vaters ist? Das habe ich nicht gesagt. Jedenfalls haben Sie doch gesagt, dass Sie Ihren Vater zuletzt nachmittags gesehen haben. Und dass Ihre Mutter noch abends mit ihm gesprochen hat, wenigstens nach der Abfassung dieses Testaments. Ihre Mutter war also noch nach Ihnen hier in diesem Haus? Ja. Und wo waren Sie? Ich? Ich bin so lange in der Pension Parker geblieben und habe auf meine Mutter gewartet. Ausgezeichnet. Dann haben Sie ja also ein Alibi. Das weiß ich nicht. Ich war die ganze Zeit allein in meinem Zimmer und habe einen Kriminalroman gelesen. Na, sowas habe ich mir gedacht. Jetzt sagen Sie mir noch, wann Ihre Mutter zurückgekommen ist und was sie Ihnen alles erzählt hat. Sie war ungefähr um 8:30 wieder da. Sie erzählte mir die Sache mit dem Testament. Mein Vater hätte mich enterbt. Mein Vater hatte es ihr vorgelesen und danach hat er sie hinausgeworfen. Das sagte sie mir wenigstens. Na, schön, Herr Barr. Ich frage mich bloß, ob Sie mir das glauben würden, wenn Sie Inspektor wären und ich Franz Barr hieß. Das ist die reine Wahrheit. Am nächsten Morgen bin ich dann hierher gekommen. Ich wollte mit meinem Vater über das Testament sprechen. Aber da erfuhr ich von einem Polizeibeamten, dass er tot war. So war die Lage. Und sie war verdammt schlecht für mich, das werden Sie mir wohl zugeben. Ich hielt es für das Beste, gleich freiwillig zu Ihnen zu gehen und einen möglichst guten Eindruck zu machen. Das Testament musste verschwinden, das war klar. Aber Sie haben mich nicht in das Haus gelassen. Und Sie sagten mir außerdem, Sie wollten sich erst mal die Schriftsachen meines Vaters ansehen. Und deshalb bin ich hier. Ich hatte keine andere Wahl, ich musste handeln. Meine Mutter. Keller, holen Sie Frau Bayer rein. Ja. Ja, wer sind Sie denn? Ich heiße Keller, Kriminalpolizei. Kommen Sie bitte mit. Kriminalpolizei? Was hat denn das zu bedeuten? Ich suche meinen Sohn. Ja, Ihr Sohn erwartet Sie hier, Frau. Guten Abend, Frau Bahn. Besser gesagt, guten Morgen. Ich bin Inspektor Gärtner. Ja, Frau Franz, was ist denn los? Was? Keine Unterhaltung, bitte, gnädige Frau. Antworten Sie mir. Haben Sie Otto Bahr, Ihren Mann, vorgestern Abend hier in diesem Hause ermordet? Aber nein, wie kommen Sie denn darauf? Wir müssen Sie beide mitnehmen. Wir sprechen uns dann später in meinem Dienstzimmer. Keller, sorgen Sie bitte dafür, dass auch Dr. Jagdberg und seine Frau um 8 Uhr da sind. Weitere Besucher sind hier hoffentlich nicht zu erwarten. Gehen wir. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte behalten Sie Platz, meine Herrschaften. Sie müssen entschuldigen. Ich bin ein paar Minuten aufgehalten worden. War noch dieses Fernschreiben von der Kripo in München. Frau Bahr, Herr Bahr Junior, Frau Jagdberg, Dr. Jagdberg. Ja, gut. Ja. Wir sind also alle versammelt. Sagen Sie, Frau Bahr, wie lange waren Sie vorgestern bei Ihrem Mann? Höchstens eine Viertelstunde, Herr Inspektor. Kurz nach 8 bin ich wieder weggegangen. Mhm. Otto, der hat mich hinausgejagt. Er riss das Fenster auf und schrie mich an, schon der Geruch meines Parfums sei ihm unerträglich. Bin ich weggelaufen. Er war furchtbar aufgeregt. Ich bin zu Fuß zur Pension Parker zurückgegangen. Naja, immerhin, wenn man eine Dame erwartet, kann das Parfum einer anderen störend wirken. Dann wissen wir also jetzt, warum das Fenster offen war. Vorausgesetzt, dass Frau Bahr die Wahrheit sagt. Sehr richtig, Herr Doktor, sehr richtig. Und es war tatsächlich nicht leicht, in diesem Fall die Wahrheit zu finden. Soll das heißen, Sie wissen jetzt Bescheid? Zunächst zu dem Fernschreiben von der Kripo München. Hier ist der Text. Betrifft Mordsache Bahr, beschriebene Pistole in München bei Schneider und Wild gekauft, Käufer Dr. Herbert Jackberg. Also, das ist doch der Beweis. Er ist es gewesen. Nun, Herr Doktor, Sie hören die Ansicht von Frau Bahr. Ich habe Ihren Mann nicht ermordet. Finden Sie es sehr klug, immer noch zu leugnen? Ruhe bitte. Ja? Aber die Pistole haben Sie gekauft? Ja, das habe ich. Trotzdem wollen Sie dabei bleiben, dass Sie nicht geschossen haben. Ich hatte die Pistole schon sehr lange nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich werden Sie auch wissen, wann ich sie gekauft habe, nicht? Ja, ja. Laut Fernschreiben vor über 3 Jahren. Nee. Bleibt die Tatsache, dass die Pistole, die Sie in der Hand hielten, als Ihre Frau in das Mordzimmer kam, Ihr Eigentum ist. Die Pistole, mit der Otto Bahr erschossen wurde. Sie hat immer in meinem Schreibtisch gelegen, in einem hölzernen Kasten. Ich habe diesen Kasten schon mindestens ein Jahr überhaupt nicht mehr geöffnet. Bei Ihnen wird offenbar ziemlich viel gestohlen, nicht wahr? Wieso? Naja, zuerst die Morphiumpräparate aus Ihrer Privatpraxis und jetzt die Pistole aus Ihrem Schreibtisch. Sollten Sie mir jetzt nicht lieber die Wahrheit sagen, Herr Doktor? Sie wissen sie doch. Ich kann Ihnen nichts weiter sagen. Wie Sie wollen. Kehren wir noch einmal zu dem Abend zurück, an dem der Mord geschah. Frau Bahr, Sie waren an diesem Abend der erste Besuch im Hause Ihres Mannes. Sie sagen, Sie haben das Haus kurz nach 20 Uhr verlassen. Später kam Dr. Jackberg. Das könnte kurz nach 20.20 Uhr gewesen sein. Dass sich zu diesem Zeitpunkt der Mörder noch im Hause befand, ahnte der Doktor nicht. Jedenfalls zunächst nicht. Worauf wollen Sie denn jetzt hinaus? Nachdem der tödliche Schuss gefallen war, läutete es an der Haustür. Das waren Sie, ja. Herr Doktor. Aber die Pistole... Moment, gnädige Frau. Als es läutete, verließ der Mörder schnell das Wohnzimmer und versteckte sich im dunklen Flur. Dann kamen Sie ins Haus, Herr Doktor. Ja. Die Haustür war ja nicht verschlossen. Nein, Sie gingen sofort in das Wohnzimmer. Ja. Dort fanden Sie den Toten. Als Ihre Frau dann das Wohnzimmer betrat, sahen Sie sich gerade die Pistole an. Ja. Vermutlich deshalb, weil sie Ihnen sehr bekannt vorkam. Sagen Sie, Frau Jackberg, wieso wussten Sie eigentlich, dass Herr Bahr sein Testament geändert hatte? Er hat mich am Nachmittag angerufen. Sehen Sie, das dachte ich mir. Ja, Herr Bahr enterbte seinen einzigen Sohn. Mit seiner Frau hatte er sich längst entzweit. Er setzte Frau Betty Jackberg als Haupterbin ein. Betty? Wieso denn das? Herbert, Ihre Schneiderin sagt, dass Sie nicht länger als bis 19.50 Uhr bei ihr gewesen sind. Heute Morgen habe ich den Taxichauffeur gefunden, der Sie zu Bars Haus fuhr. Er saß bereits ab 20.20 Uhr in seiner Wohnung vor dem Fernsehapparat. Er wollte nämlich unbedingt eine Fußballübertragung sehen. Die Übertragung begann laut Auskunft des Senders pünktlich um 20.20 Uhr. Der Chauffeur kann beschwören, dass er das Spiel von Anfang an gesehen hat. Übrigens erinnere ich mich, gnädige Frau, dass Sie immer noch Handschuhe trugen, als ich Sie vorgestern Abend zum ersten Mal in dem Zimmer sah, in dem Otto Bahr ermordet wurde. Herr Inspektor, Sie glauben doch nicht, dass... Zugegeben, normalerweise ermordet eine Frau nicht gleich einen Millionär, der sich für sie interessiert, auch wenn er sie als Erbin einsetzt. Aber da ist noch etwas... Ich habe mit Schwester Elsie gesprochen. Sie arbeitet ja nach wie vor in ihrer Praxis, Herr Doktor. Ja, ja. Wir haben uns lange unterhalten und zuletzt hat sie mir dann alles erzählt. Ihnen brauche ich ja wohl nicht mehr zu sagen, wer die Morphiumpräparate in ihrer Privatpraxis weggenommen hat. Bekanntlich schreckt ein Rauschgiftsüchtiger am Ende vor nichts mehr zurück. In der Privatpraxis gab es kein Morphium mehr. Das Verbot der Gesundheitsbehörde machte alle Hoffnung zunichte. Und an diesem Nachmittag erfuhr Frau Jackberg dann von dem geänderten Testament des Millionärs Otto Bahr. Plötzlich sah sie die fantastische Möglichkeit vor Augen, für den Rest ihres Lebens jede Menge Rauschgift kaufen zu können, so viel sie nur haben wollte. Sie brauchten nur noch zuzugreifen, nicht wahr, Frau Jackberg? Und Sie haben zugegriffen. Bitte zeigen Sie mir Ihren linken Oberarm. Es hat keinen Sinn mehr. Sie haben recht, Inspektor. Meine Frau ist Morphinistin. Sie ist ein kranker Mensch. Ich habe die Augen zugemacht. Helfen konnte ich ihr nicht. Als ich die Pistole auf dem Tisch sah, da wusste ich, dass... Verstehen Sie mich? Ich konnte doch nicht meine eigene Frau... Na, vielleicht war alles meine Schuld. Wollen Sie noch irgendetwas dazu sagen, Frau Jackberg? Nein, nichts mehr. Sie hörten Besuch ohne Anmeldung, ein Kriminalhörspiel von Arnold E. Ott. Die Personen und ihre Darsteller waren Inspektor Gärtner, Jürgen Goslar, Keller, sein Assistent, Gerd Potika, Dr. Herbert Jagberg, Arzt, Anton Reimer. Betty Jagberg, seine Frau, Ursula Noack. Franz Bahr, ein junger Mann, Ulrich Bernsdorf. Frau Bahr, seine Mutter, Elinor von Wallerstein. Dr. Eduard Weiß, Arzt, Horst Sachtleben. Ein Polizist, Ludwig Wühr. Ton und Technik, Günter Hildebrandt und Nadja Luko. Regieassistenz, Hans Eichleiter. Musik, Fred Sporer. Regie, Walter Netsch. Wir übernahmen eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1969. Nächste Woche schnüffeln sich Kommissar Leipziger und sein Assistent Töfhase durch die Haute Cuisine von Hamburg. Das Fischmenü eines Nobelrestaurants ist dem führenden Gastrokritiker der Stadt nicht gut bekommen. Der Rechtsmediziner ist sicher, dass Lou Weinert an einem Gift starb, das sich aber schon wieder verflüchtigt hat. Da der Gaststättentester in letzter Zeit fast ausschließlich existenzbedrohende oder gar vernichtende Urteile über das lokale Speiseangebot gefällt hatte, gibt es eine reichliche Auswahl an Verdächtigen. Hat jemand aus Rache oder Angst vor einem zu erwartenden Verriss zum tödlichen Gewürz gegriffen? Nur ein toter Gourmet von Robert Brack. Wie immer in der Nacht vom Freitag zum Samstag um 0:05 Uhr.